das Richtige ist, keinen Zweifel für dich hat, dass du den Weg wagst. Es führt dich in einen Ort, wo du den Sinn des Lebens begegnest. Manchmal ist hart, den Weg zu meistern, aber das Glück kommt unerwartet. Es geht immer an, was man halten kann, um nicht ins tiefe Loch zu fallen. Die Liebe hält dich fest, ein wohliges Gefühl, dich zu tragen, weg von den Schmerzen und Leid und Sorgen. Vergesse nie, wen du liebtest, den du denkst, der dir helfen könnte in schweren Zeiten. Denn dieser ist dein Schicksal in einer guten, ewigen Freundschaft. Hörst du den Ruf in deinem Innern, der sagt, du tust das Richtige, es keinen Zweifel für dich hat. Führt dich in einen Ort, wo du den Sinn des Lebens begegnest. Fühle dich frei und hab keine Angst und wage dich in das Reich deiner Träume, endlich gelöster und alles dir gelingt. Versuche dich nicht in Verzweiflung zu bringen, das wird dir nur verhindern, durchs Ziel zu gehen. Fallen Haare aus, so sei unbesorgt, sie sind leicht wieder zu flicken. Vergewissere dich, ob du dein Ziel erreicht hast. Fang an schon morgen, denn dann fängt der gute Tag schon an. Halt dich fit aufs Neue und vorbereite dich auf das Nächste, bis in die Wagnis der Löwen. So scheint für viele ein unerreichtes Leben. Aber das ist ja ein Teil des Sinns des Lebens, unaufhörlich zu sein, um nicht in Gefangenschaft